Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel, Teil 1. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Hörspielbearbeitung Richard Hay. Musik Matthias Turo. Regie Otto Düben. Da endlich sah ich das Pendel. Vorgestern, am 23. Juni, 4 Uhr nachmittags, endlich zum ersten Mal das Pendel gesehen. Die kupferne Kugel, freischwebend am Ende eines langen metallischen Fadens, der hoch in der Wölbung des Chores dieser Kirche befestigt war, beschrieb ihre weiten, konstanten Schwingungen in majestätischem Gleichmaß, ohne jedes Geräusch. Aber ich hörte das Pendel. Ich höre es noch. Es schwingt 1000 Kilometer von mir entfernt, aber ich höre es. Als ich hier ankam, bellten die Hunde im Tal. Ich höre sie nicht mehr. Ich höre das Pendel. Ich bin verrückt. Und ich denke an dich, Lia, und an unser Kind, und ich rede und rede, damit ich das Pendel nicht mehr höre, aber ich höre es. Und ich sehe es. In dieser Abteikirche in Paris, Museum der technischen Erfindung, Saint-Martin-des-Champs, Conservatoire des Arts et Métiers. Das Foucault'sche Pendel. Erstes Experiment. Vielleicht war sie wirklich der wahre Tempel Salomos, zu dem alle Berechnungen führen mussten. Und dann unter der Kuppel des Pantheon, mit einem 67 Meter langen Faden und einer Kugel von 28 Kilo. Schließlich 1855 hier aufgebaut, etwas kleiner. Und seitdem hängt es nun da aus dem Loch auf halber Höhe des Kreuzgewölbes. Und was macht es da? Ich wusste, dass die Erde rotierte. Und ich mit ihr. Und Saint-Martin-des-Champs und ganz Paris mit mir. Wir alle rotierten gemeinsam unter dem Pendel, das nie seine Schwingungsebene änderte. Wie soll ich sagen? Denn dort oben, von wo es herabhing, und längs der ideellen Verlängerung des Fadens endlos hinauf bis zu den fernsten Galaxien, dort oben stand reglos in alle Ewigkeit der feste Punkt. Hat, kann weder rechts rum noch links rum gehen, weder rauf noch ja, so war es. Rotiert er nicht. Die Was Erde ist? Rotierte. Wenn der Punkt keine Dimension doch der Ort, wo das Pendel verankert war, er war der einzige Fixpunkt auch nicht, im Universum. Die Erde, sich dreht? Die Erde dreht sich, aber der Punkt dreht sich nicht. Ob es dir passt oder nicht, so ist das nun mal, okay? Seine Sache. Erbärmlich. Da hatte sie nun über sich den einzigen festen Punkt im Kosmos, den einzigen rettenden Anker in der Verdammnis des Pantarei und meinte, es wäre seine Sache, nicht ihre. Tatsächlich ging das Pärchen gleich darauf weiter. Er, belehrt von einem Schulwissen, das ihm die Fähigkeit zum Staunen vernebelt hatte, sie träge, unerreichbar für den Schauder des Unendlichen. Beide unberührt von der Schreckenserfahrung dieser ihrer Begegnung, der ersten und letzten mit dem einen, dem Ensoff, dem Unsagbaren. Wie war es möglich, nicht auf die Knie zu fallen vor dem Altar der Gewissheit? Ich schaute ehrfürchtig und beklommen. In diesem Moment war ich überzeugt, dass Jacopo Belbo recht gehabt hatte. Als er mir von dem Pendel erzählte, hatte ich seine Erregung einer ästhetischen Schwärmerei zugeschrieben, jenem Krebsgeschwür, das langsam, unförmig in seiner Seele Gestalt anzunehmen begann, indem es Schritt für Schritt, ohne dass er es merkte, sein Spiel in Realität verwandelte. Doch wenn er mit dem Pendel recht gehabt hatte, dann war ja vielleicht auch alles andere wahr. Der große Plan, das universale Komplott. Und es war richtig gewesen, dass ich hergekommen war, am Abend vor der Sommersonnenwende. Jacopo Belbo war nicht verrückt. Er hatte einfach beim Spielen durch das Spiel die Wahrheit entdeckt. Aber die Erfahrung der Wahrheit hält man nicht lange aus, ohne den Verstand zu verlieren. Und die gelangweilten Touristen, die ihre 9 Francs an der Kasse bezahlen und sonntags gratis herein dürfen, können die ernsthaft glauben, dass alte Herren aus dem 19. Jahrhundert, Herren mit nikotingelben Bärten, fettigen und zerknautschten Krägen, schwarzen Schleifenkrawatten, Schnupftabak stinkenden Gehröcken, die Finger braun von Säuren, die Hirne versauert von akademischen Neidereien, Gespenster zum Lachen, die sich gegenseitig Chermaitre nannten, dass solche Herrschaften diese Objekte hier ausgestellt hätten, hier unter diesen Gewölben, bloß um sie brav vorzuzeigen, um ihre bürgerlichen und radikalen Geldgeber zu befriedigen, um die großen und segensreichen Errungenschaften des Fortschritts zu preisen. Nein, nein, Saint-Martin-des-Champs war konzipiert worden, zuerst als Priorat und dann als Revolutionsmuseum, um die geheimsten Weisheiten zu versammeln. Und diese Flugzeuge, diese automobilen Vehikel, diese elektromagnetischen Drahtgerippe, dieser Friedhof von mechanischen Kadavern, die sich alle gleichzeitig wieder in Gang setzen könnten, Elektromagnete, Einphasentransformatoren, Turbinen, Gruppen von Umsetzern, Dampfmaschinen, Dynamos. Und ganz hinten hinter dem Pendel im Chorumgang assyrische, chaldäische und karthagische Götterbilder, große Bale mit einst brennenden Bäuchen, eiserne Jungfrauen mit bloßgelegten, nägelstarrenden Herzen, die einst Flugzeugmotoren waren, eine unsägliche Corona von Götzen, die da anbetend vor dem Pendel liegen, als wären die Kinder der Aufklärung und des Rationalismus dazu verdammt, für ewig das Ursymbol der Tradition und der Weisheit zu hüten. All das war hier, um einen Dialog zu führen, dessen Formel mir noch entging. Oder hätte ich glauben sollen, wie der Katalog mir weismachen wollte, diese schöne Versammlung sei von den Herren des Konvents ersonnen worden, um den Massen ein Sanktuar aller Künste und Handwerke vorzusetzen? Wo doch so klar auf der Hand lag, dass der ganze Entwurf und sogar die Worte dieselben waren, mit denen Francis Bacon das Salomonische Haus in seinem neuen Atlantis beschrieben hatte. War es möglich, dass nur ich und Jacopo Belbo und Diotta Levi die Wahrheit erkannt hatten? In dieser Nacht würde ich vielleicht die Antwort erfahren. Ich musste einen Weg finden, im Museum zu bleiben, um abzuwarten, bis es Mitternacht wurde. Von wo Sie hereinkommen würden, wusste ich nicht. Ich vermutete, dass im Pariser Kanalnetz ein Gang irgendeinen Punkt des Museums mit einem anderen Punkt in der Stadt verband, vielleicht nahe der Porte Saint-Denis, aber mir war klar, dass ich, wenn ich hinausginge, von dort aus bestimmt nicht wieder hereinfinden würde. Also musste ich mich verstecken und drinnen bleiben. Aber wie schwer ist es, ein Versteck zu finden, wenn die Verstecke die Objekte einer Ausstellung sind? Viel Zeit hatte ich nicht mehr. Um 5:30 wurde das Museum geschlossen. Und vorher würden die Wärter jeden Raum kontrollieren. Rasch prüfte ich den Chorumgang. Keiner der Motoren bot eine Zuflucht, auch nichts auf der rechten Seite. Weder die großen Schiffsmaschinen, Reliquien mancher gesunkenen Lusitania, noch der riesige Gasmotor von Lenoir mit seiner Vielzahl von Zahnrädern. Nein, eher erfasste mich jetzt wieder Angst, jetzt, wo das Licht schwächer wurde und wässrig durch die grauen Fenster eindrang. Angst, mich zwischen diesen Tierleibern zu verstecken, um sie dann womöglich im Dunkeln unter dem Strahl meiner Taschenlampe wieder zum Leben erwachen zu sehen. Keuchend, mit schwerem tellurischem Atem, Knochen und Eingeweide entblößt von Haut, knirschend und stinkend nach öligem Geifer. In dieser Ausstellung, die ich langsam anfing, obszön zu finden, in dieser Exhibition von Dieselgenitalien, Turbinenvaginen, anorganischen Rachen, die zu ihrer Zeit gerülpst hatten, diesen Automaten gemacht zum Zerquetschen, Zersägen, Zerbrechen, Zerschneiden, fähig zu beschleunigen, zu stocken, aufzuheulen, zu ächzen, sich zu zergliedern wie beschädigte Marionetten, Trommeln zu wirbeln, Frequenzen zu konvertieren, Energien zu transformieren, Schwungräder sausen zu lassen. Wie sollte ich da überleben? Sie würden mich angreifen. Aufgestachelt von den Herren der Welt, die sie so gewollt hatten, um vom Irrtum der Schöpfung zu sprechen. Als unnütze Apparate, Idole der Herren des niedern Universums. Wie würde ich ihnen widerstehen können, ohne zu schwanken? Ich musste weg hier, weg hier. Es war alles ein Wahnsinn. Ich war drauf und dran, demselben Spiel zu verfallen, das Jacopo Belbo um den Verstand gebracht hatte. Ich, der Ungläubige. Ich weiß nicht, ob ich vorgestern Abend gut daran tat, zu bleiben. Andernfalls wüsste ich heute zwar den Anfang, nicht aber das Ende der Geschichte. Oder ich wäre nicht hier, wie ich es nun bin. Einsam auf diesem Hügel in Belbos Haus. Allein mit der Frage, ob dies wirklich das Ende war oder ob das Ende noch kommen muss. Auf mein Herz, sagte ich mir, denk jetzt nicht mehr an die Weisheit, wende dich an die Wissenschaft. Und ich beschloss, weiterzusuchen. Ich sagte mir, dass die Visionen in der Kirche mich so verwirrt haben mussten, weil mir noch immer die Aufzeichnung von Jacopo Belbo im Kopf herumging, die ich unter Aufbietung so vieler Mühen dechiffriert hatte, wobei ich doch wusste, dass sie pure Einbildung waren. Du bist in einem Museum der Technik, sagte ich mir. Das ist eine reelle Sache, vielleicht ein bisschen stupide, aber ein Reich von harmlosen Toten. Du weißt, wie Museen sind. Niemand ist je von der Mona Lisa verschlungen worden. Ich stieg hinauf. Durch die Säle der Werkzeugmaschinen, der Energiegewinnung, der Elektrizität. In diesen Vitrinen würde ich mich nie verstecken können. Aber dann, nachdem ich die Galerie der Elektroanlagen passiert hatte, im Saal der Glasarbeiten, ausgerechnet da, entdeckte ich das Periskop in einem mannshohen Guckkasten. Ich trat ein. Schräg hinter mir ragte es wie ein Rohr aus dem Guckkasten nach oben, bis hinauf zu einem Dachfenster, durch das es Bilder von draußen auffing. Die wurden auf einem Bildschirm vor mir übertragen. Ich erkannte verschwommen einige Straßen. Ich begriff, dass mir das Periskop nach draußen zu sehen erlaubte, als schaute ich aus den oberen Fenstern der Apsis von Saint-Martin hinaus. Als schaute ich, oben am Pendel hängend hinaus, letzte Schau eines Erhängten. In dem Guckkasten blieb ich, blieb so untergetaucht. Es kam mir fast endlos vor. Schließlich gingen die Lichter aus, der Saal blieb im Halbdunkel. Ich fühlte mich müde, aber ich durfte nicht einschlafen. Ich atmete ein paar Mal tief durch. Konzentration. Das Einzige, was dich in solchen Momenten nicht im Stich lässt, ist die pedantische Wäscheliste, der Merkzettel. Zurück zu den Fakten. Nochmal der Reihe nach alles durchgehen, die Ursachen von den Wirkungen trennen. Ich bin hier an diesem Punkt angelangt, weil das und das geschehen ist, aus dem und dem Grund. Langsam kamen mir die Erinnerungen wieder, klar, präzise und wohlgeordnet. Die Erinnerungen an die letzten drei hektischen Tage, an die letzten drei Jahre, vermischt mit denen aus der Zeit vor 40 Jahren, wie sie Stück für Stück wieder lebendig geworden waren, als ich Jacopo Belbos Elektronengehirn knackte. Ja, ich erinnere mich, wie ich mich erinnerte, um dem Chaos unserer verfehlten Schöpfung einen Sinn zu geben. Jetzt und hier, wie vorgestern Abend im Periskop, ziehe ich mich zusammen, kontrahiere mich zu einem fernen Punkt des Geistes, um eine Geschichte herauszupressen. Wie das Pendel. Diotta Levi hat es mir gesagt, die erste Sephira ist Keter, die Krone, der Anfang, die ursprüngliche Lehre. Als erstes schuf er einen Punkt, und es ward das Denken, worin er alle Gestalten entwarf. Er war und war nicht, eingeschlossen im Namen und dem Namen entronnen. Er hatte noch keinen anderen Namen als Wer, reines Verlangen, bei einem Namen genannt zu werden. Am Anfang schrieb er Zeichen in die Aura. Eine dunkle Lohe loderte aus dem geheimsten Grund wie ein farbloser Nebel, der dem Formlosen Form gab. Und kaum hatte der Nebel sich auszubreiten begonnen, bildete sich in seinem Zentrum ein Quell aus Flammen, die sich ergossen, um die niederen Sephirot zu erhellen, hinab bis ins Reich. Ja? Ich bin's. Belbo, was ist los? Von wo rufen Sie an? Ich dachte schon, Sie wären am Nordpol verschollen mit Amunds. Machen Sie keine Witze, Kasubo. Die Sache ist sehr ernst. Ich bin in Paris. In Paris? Ja, in einer Telefonzelle. Nein, in einer Bar. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich lange reden kann. Ja, wenn Sie nicht genug Jetons haben, dann rufen Sie mich doch mit R-Sprich an. Ich bleib da. Jetons, ich bin in Gefahr. Der Plan ist wahr. Bitte sagen wir jetzt keine Gemeinplätze. Die suchen mich. Aber wer denn? Die Templer. Belbo. Ich weiß, Sie werden es nicht glauben, aber es ist alles wahr gewesen. Die denken, ich hätte die Karte. Sie haben mich in die Zange genommen, haben mich gezwungen, nach Paris zu kommen. Am Samstag um Mitternacht wollen sie... Sie mich im Konservatoire haben. Am Samstag, verstehen Sie? 23. Juni. Johannisnacht. Ich will nicht hin. Ich hau ab, Kassopo. Ja, aber... Sie wollen mich umbringen. Rufen Sie den Kommissar De Angelis an. Nein, nein, nein. Nicht die Polizei, bloß keine Polizei. Und was dann? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Lesen Sie die Disketten. Mein Computer, Abulafia. In den letzten Tagen habe ich da alles reingeschrieben. Auch was diesen Monat so passiert ist. Sie waren nicht da. Ich wusste nicht, wie ich es erzählen sollte. Ich habe 3 Tage und 3 Nächte durchgeschrieben. Belbo, hören Sie. Passen Sie auf. Gehen Sie in mein Büro. Ja. In der Schreibtischschublade ist ein Umschlag mit 2 Schlüsseln. Der größere ist für das Haus auf dem Land. Der kleine ist der zu meiner Wohnung in Mailand. Gehen Sie hin und lesen Sie alles. Gut. Und dann entscheiden Sie selbst. Okay, ich lese. Oder wir sprechen uns wieder. Mein Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber, wo finde ich Sie? Ja, ich weiß es nicht. Hier wechsle ich jede Nacht das Hotel. Am besten, Sie machen alles heute und dann warten Sie in meiner Wohnung und ich versuche Sie morgen früh wieder anzurufen, wenn ich kann. Ach ja, das Passwort für Abu. Belbo? Kassubo! Belbo! Kassubo! Was ist los? Die haben mich gewusst! Was ist los? Das Passwort! Ich musste wach werden. Ich begriff nicht, was los war. Der Plan sollte wahr sein? Absurd, wir hatten ihn doch erfunden. Wer hatte Belbo entführt? Die Rosenkreuzer? Der Graf von Saint-Germain? Die Ochraner? Die Templerritter? Die Assassinen? An diesem Punkt war alles möglich, denn alles war unwahrscheinlich geworden. Es konnte sein, dass Belbo übergeschnappt war. In der letzten Zeit war er so nervös gewesen. Ich wusste nicht, ob wegen Lorenza Pellegrini oder weil ihn seine Kreatur immer mehr faszinierte. Oder besser gesagt, der Plan war unsere gemeinsame Kreatur gewesen. Meine, seine und Diotalevis. Aber Belbo schien mittlerweile völlig von ihm besessen. Weit über die Grenzen des Spiels hinaus. Müßig, weitere Hypothesen aufzustellen. Ich ging in den Verlag, stürmte sofort ins Büro, fand den Umschlag, die Schlüssel, eilte in Belbos Wohnung. Geruch nach abgestandener Luft, nach ranzigen Kippen, die Aschenbecher randvoll, wohin man blickte. Die Spüle in der Küche vollgepackt mit dreckigem Geschirr, der Mülleimer überquellend von leeren Konservendosen. Auf einem Regal im Arbeitszimmer 3 leere Whiskyflaschen, die 4. noch halb voll. Es war die Wohnung von einem, der sich die letzten Tage hermetisch darin eingeschlossen hatte, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen. Nur essend, was gerade da war, um pausenlos durchzuarbeiten wie ein Verrückter, wie ein Süchtiger. Es waren 2 Zimmer im Ganzen, beide gesteckt voller Bücher, Stapel in jeder Ecke, und die Regale bogen sich unter der Last. Ich sah sofort den Tisch mit dem Computer, dem Drucker und dem Diskettenbehälter. Wenige Bilder an den wenigen, nicht von Regalen bedeckten Flächen. Und auf dem Tisch ein Foto von Lorenza Pellegrini mit einer Widmung in winziger, etwas kindlicher Schrift. Man sah nur das Gesicht. Aber der Blick allein verwirrte mich schon. In einer unwillkürlichen Regung von Taktgefühl oder von Eifersucht drehte ich das Foto um, ohne die Widmung zu lesen. Suchte nach Ausgedrucktem, fand nichts. Fand die Disketten und machte mich daran, sie am Bildschirm zu lesen. Aber das Passwort... Kaum hatte ich den Computer eingeschaltet, da erschien auf dem Bildschirm von Abulafia eine Schrift. Im Anfang war das Wort: Singe mir, Muse, den Zorn des Peliden, habe nun, ach, die Frauen, die Ritter, die Waffen, die Lieben, in alten Meeren wunders viel geseit. Punkt und Absatz geht von allein, probieren geht über studieren. Paracallo, Paracallo, mit dem richtigen Programm machst du auch Anagramme. Und angenommen, du hast einen ganzen Roman geschrieben über einen Südstaatler namens Red Butler und ein launisches Mädchen mit Namen Scarlett, und dann tut's dir leid, dann brauchst du bloß einen Befehl zu geben und Abu verwandelt dir alle Red Butlers in Fürsten Andrei und alle Scarletts in Nataschas. Atlanta wird Moskau und du hast Krieg und Frieden geschrieben. Jetzt wollen wir mal sehen, was Abu für Sachen machen kann. Ich schreibe diesen Satz, gebe Abu den Befehl, alle A mit Akschuf und alle E mit Üftal zu ersetzen. Und heraus kommt etwas quasi fast Türkisches. Jüftals wo Lüftaln, wir mag Schuffel, Süftal Hüftaln. Wakschufs Akschufbu für Sackschuf Chüchtern. Makschuf, Jüchtern, Kackschuffen, Ich, Schrifterli, Büftal, Diüftal, Süftal, Sackschufts, Güftal, Büftal, Akschufbu, Sodakschuffen, Düftal, Büftal, Füftal. Und dann plötzlich eine Frage, keine Befehlsformel. Belbo war ein höflicher Mensch. Und mir war, als hörte ich seine Stimme, während ich las. Hast du das Passwort? Passwort? Bei Abulafia konnte das Passwort 7 Buchstaben haben. Wie viele Permutationen von 7 Buchstaben lassen sich mit den 25 Buchstaben des Alphabets bilden, einschließlich der Wiederholung? Denn das Passwort konnte ja sehr gut auch zum Beispiel Kadabra sein. Irgendwo gibt es die Formel dafür. Und das Ergebnis müsste so um die 6 Milliarden sein. Selbst wenn ich einen riesigen Rechner gehabt hätte, der imstande gewesen wäre, mir 6 Milliarden Permutationen im Tempo von 1 Million pro Sekunde zu liefern, hätte ich Abulafia eine nach der anderen eingeben müssen, um sie auszuprobieren. Und ich wusste, dass Abulafia ungefähr 10 Sekunden brauchte, um nach dem Passwort zu fragen und es zu prüfen. Ich brauchte also 60 Milliarden Sekunden. Da ein Jahr etwas mehr als 31 Millionen Sekunden hat, sagen wir abgerundet 30, würde ich für die Arbeit etwa 2000 Jahre brauchen. Nicht schlecht. Ich musste also mit Hypothesen arbeiten. An was für ein Wort konnte jemand wie Belbo gedacht haben? Lia, ich hab's probiert mit den magischen Zahlen und den Namen Gottes. Jahwe in allen Buchstabenkombinationen, macht 720 Namen Gottes, stundenlang probiert, Whisky getrunken. Nichts. Hast du das Passwort? Hilfesuchend sah ich aufs Foto. Las jetzt doch die Widmung. Denn ich bin die Erste und die Letzte. Ich bin die Geehrte und die Gehasste. Ich bin die Heilige und die Hure. Belbo liebte Lorenza. Sophia. Er liebte sie, weil sie war, wie sie war. Und sie war Sophia. Sophia. Betrunken beugte ich mich wieder über die Tastatur und tippte Sophia. Hast du das Passwort? Nein! Nein! Und das habe ich in einem Wutanfall auch getippt. Nein. Da begann der Bildschirm sich mit Zeichen zu füllen, mit Linien, Kolonnen, mit einer Flut von Worten. Ich hatte Abulafias Geheimnis geknackt. Lia, und dann habe ich den Computer die Dateien ausdrucken lassen, hab gelesen und gelesen. Blieb die Nacht in Belbos Wohnung, er wollte ja am nächsten Morgen anrufen. Lia, der Mond steigt langsam am Horizont herauf, drüben hinter dem Brico. Und ich denke nochmal, was ich gedacht habe, als ich Belbos Texte gelesen hatte. Was ich dachte, als ich dann nach Paris flog. Ich habe da wohl schon versucht, mir klarzumachen, wie unverantwortlich wir gewesen waren, Belbo, Diotalevi und ich, als wir daran gingen, die Welt neu zu schreiben und, wie Diotalevi gesagt hätte, die mit weißem Feuer geschriebenen Teile des Heiligen Buches aufzudecken. In den Ritzen und Spalten, die hinterlassen wurden von jenen Insekten aus schwarzem Feuer, welche einst die Tora bevölkerten und zu verdeutlichen schienen. Nun kann ich hier endlich, so hoffe ich, zur Ruhe kommen. Fähig zur Reproduktion der Geschichte, die ich vor 2 Tagen voller Unruhe und in der Hoffnung, dass sie falsch sei, im Periskop rekonstruierte, nachdem ich sie weitere 2 Tage vorher in Belbos Wohnung gelesen und sie, zum Teil unbewusst, in den letzten 12 Jahren erlebt hatte, zwischen dem Whisky bei Pillade und dem Staub im Verlag Garamond. Pilates Bar, das war eine Bar am Rande der Meile in der Altstadt, mit Zinktresen und Billard, wohin morgens die Straßenbahner und die Handwerker aus der Gegend kamen, um sich einen kleinen Weißen zu gönnen. Ich war damals Student und unglücklich, weil zu spät im falschen Jahr geboren. Allerdings überzeugte mich später Jacopo Belbo, der ja mindestens 15 Jahre älter ist als ich, älter war als ich, dass jede Generation diesen Eindruck hat. Was treiben Sie denn so? Ich beende gerade eine Dissertation über die Tempelritter. Oh. Was für ein scheußliches Thema. Ist das nicht eher was für Irre? Ich studiere die echten, die Prozessdokumente. Aber was wissen Sie denn von den Templern? Ich arbeite in einem Verlag. Und in einem Verlag kommen Weise und Irre. Das Metier des Lektors ist auf Anhieb, die Irren zu erkennen. Und wenn einer anfängt, von den Templern zu reden, ist es meistens ein Irrer. Aber nicht alle Irren reden von den Templern. Woran erkennen Sie die anderen? Berufserfahrung. Ich will es Ihnen erklären. Sie sind noch jung. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Cassobon. War das nicht eine Romanfigur in Middlemarch? Keine Ahnung. Lassen wir das für ein andermal. Trinken Sie noch was? Billard, noch mal zwei. Danke. Also passen Sie auf, in der Welt gibt es die Idioten, die Dämlichen, die Dummen und die Irren. Ach, sonst nichts. Doch, uns zwei zum Beispiel. Oder jedenfalls, ohne wen zu beleidigen, mich. Aber letzten Endes genau besehen gehört jeder Mensch zu einer von diesen Kategorien. Und dein Genie wie Einstein? Ich hoffe, Sie nehmen meine Theorie nicht für reines Gold. Ich kann nicht die ganze Welt erklären. Ich sage nur, was ein Irrer für einen Verlag ist. Also der kommt rein und hat eine fixe Idee. Alles beweist für ihn alles. Man erkennt ihn an der Freiheit, die er sich gegenüber der Beweispflicht nimmt. An der Bereitschaft, überall Erleuchtungen zu finden. Die Universität Mailand war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre beispielhaft. Während man im ganzen übrigen Land die Hörsäle stürmte, die Professoren attackierte und von ihnen verlangte, nur noch über proletarische Wissenschaft zu sprechen, galt bei uns, von ein paar Zwischenfällen abgesehen, eine Art konstitutioneller Pakt oder territorialer Kompromiss. Die Revolution beherrschte die äußere Zone, das Auditorium Maximum und die großen Flure im Erdgeschoss, während die offizielle Kultur sich auf die inneren Gänge und die oberen Stockwerke zurückgezogen hatte, um dort, geschützt und garantiert, weiterzumachen, als ob nichts geschehen wäre. Ach, Lia, du weißt das, aber ich muss es wiederholen, hab Geduld. Ich muss Ordnung finden, mir vorsagen, was ich kenne, dir vorsagen, was du kennst. Wie finde ich sonst aus dem Labyrinth? Ach, ich weiß nicht, ob ich dich je wiedersehen werde. Vielleicht, weil ich damals vormittags im Enthusiasmus lebte, habe ich gerade deshalb am Nachmittag das Wissen mit Skepsis identifiziert. Ich wollte etwas studieren, was mir erlauben würde, nur das zu sagen, was sich anhand von Dokumenten belegen ließ, um es von dem zu unterscheiden, was Sache des Glaubens blieb. Fast zufällig geriet ich in ein Seminar über mittelalterliche Geschichte, schrieb mich ein und wählte eine Dissertation über den Templerprozess. Die Geschichte der Tempelritter hatte mich fasziniert, seit ich einen Blick in die ersten Dokumente geworfen hatte. In jenen Jahren, als wir gegen die Staatsmacht kämpften, empörte mich die Geschichte jenes Prozesses, den als Indizienprozess zu bezeichnen eine Verharmlosung ist, in dem die Templer zum Scheiterhaufen verurteilt wurden. Aber bald entdeckte ich, dass von dem Moment an, da sie verbrannt worden waren, eine Schar von Mysterienjägern anfing, überall nach ihnen zu suchen und zu behaupten, sie existierten noch weiter, ohne je einen Beweis vorzulegen. Dieser visionäre Exzess beleidigte meine Ungläubigkeit, und so beschloss ich, keine Zeit mit diesen Mysterienjägern zu verlieren, sondern mich allein an die zeitgenössischen Quellen zu halten. Die Templer waren ein monastischer Ritterorden. Der existierte, solange er von der Kirche anerkannt wurde. Wenn die Kirche den Orden aufgelöst hatte, und das hatte sie vor 700 Jahren getan, dann konnten die Templer nicht mehr existieren. Und wenn sie noch existierten, dann waren sie keine Templer. Das mag Ihnen komisch vorkommen, aber es ist so. Früher oder später zieht der Irre immer die Templer aus dem Hut. Immer? Es gibt auch Irre ohne Templer. Aber die mit Templern sind die gefährlichsten. Vorgestern kam ein Typ zu mir und hat mir ein Manuskript zu diesem Thema gebracht. Ich glaube wirklich, er ist ein Irrer, aber mit menschlichem Antlitz. Das Manuskript fängt ganz harmlos an. Wollen Sie mal einen Blick reinwerfen? Wie wäre es, Sie besuchen mich im Verlag? Garamond Editori via Cincera Renato 1. Jacopo. Das ist mein Kollege Diotar Levi. Ach, Sie sind wegen der Templer gekommen, Sie Ärmster. Jacopo, mir ist noch was Gutes eingefallen. Ja. Zigeunerische Urbanistik. Schön. Ich dachte gerade an aztekische Reitkunst. Wunderbar. Aber wo tust du die jetzt hin? In die Portio-Sektion? Portio? Portio-Sektion ist, wie der Name schon sagt, die Kunst des Suppeschneidens. Aber die ist doch keine Abteilung, Diotar Levi. Wo denkst du hin? Sondern ein Fach in der Abteilung Tetrapilotomie. Was ist Tetraloe? Tetrapilotomie, die Kunst, ein Haar in vier Teile zu spalten. Diese Abteilung enthält die Lehre unnützer Techniken. Zum Beispiel die mechanische Avunculo-Gratulation. Die lehrt die Konstruktion von Maschinen zur Tanten- und Onkelbeglückwünschung. Wir schwanken noch, ob wir auch die Pilocatabase in dieser Abteilung einordnen sollen. Das ist die Kunst, um ein Haar zu entwischen, was ja nicht ganz unnütz ist, oder? Ich bitte Sie, sagen Sie mir doch endlich, wovon Sie da eigentlich reden. Ganz einfach. Diotar Levi und ich projektieren eine Reform des Wissens. Wir planen eine Fakultät der vergleichenden Irrelevanz, in der man unnütze oder unmögliche Fächer studieren kann. Die Fakultät zielt auf die Reproduktion von Gelehrten mit der Fähigkeit, die Anzahl der irrelevanten Disziplinen ad infinitum zu steigern. Und wie viele Abteilungen haben Sie schon? Vorläufig 4. Aber die könnten bereits alles denkbare Wissen enthalten. Es gibt da ein Problem. Welches? Tja, wenn Sie das Projekt bekannt machen, wird ein Haufen Leute ernsthafte Publikationen vorlegen. Ich habe es dir doch gleich gesagt, Jacopo, das ist ein helles Bürschchen. Wissen Sie, genau das ist nämlich unser Problem. Ohne es zu wollen, haben wir das ideale Profil eines wirklichen Wissens gezeichnet. Wir haben die Notwendigkeit des Möglichen demonstriert. Infolgedessen müssen wir schweigen. Aber jetzt muss ich gehen. Na, wohin? Es ist Freitagnachmittag. Oh, heiliger Jesus. Hier gegenüber gibt es 2, 3 Häuser, in denen orthodoxe Juden wohnen. Sie wissen schon, solche mit schwarzem Hut und Bart und Löckchen. Es gibt nicht viele davon in Mailand. Heute ist Freitag und bei Sonnenuntergang beginnt der Sabbat. Also fangen Sie jetzt drüben an, alles vorzubereiten, die Kandelaber zu putzen, die Speisen zu kochen, die Dinge so einzurichten, dass morgen kein Feuer angemacht werden muss. Auch der Fernseher bleibt die ganze Nacht an. Jacopo. Nur sind Sie gezwungen, vorher den Kanal zu wählen. Unser Freund Diotar Levi hat ein kleines Opernglas, mit dem späht er also indiskret rüber und träumt davon, er wäre auf der anderen Seite der Straße. Und wieso? Weil unser guter Diotar Levi sich in den Kopf gesetzt hat, er sei Jude. Was heißt in den Kopf gesetzt? Ich bin Jude. Haben Sie was dagegen, Casaubon? Aber nein, ich bitte Sie. Mein lieber Freund, du bist kein Jude. Ach nein. Und mein Name? Gott möge dich aufziehen. Ein Name wie Dio ti salvi, grazia Dio, Dio sia con te, alles Übersetzungen aus dem Hebräischen, Ghetto-Namen wie Sholem Aleichem. Diotar Levi ist ein Glückwunschname, wie ihn die Standesbeamten den Findelkindern oft gaben. Und dein Großvater war ein Findelkind. Ein jüdisches Findelkind. Diotar Levi, du hast hellrosa Haut, eine kehlige Stimme und bist praktisch ein Albino. Es gibt Albino-Kaninchen und ich bin eben ein Albino-Jude. Diotar Levi, man kann nicht einfach beschließen, Jude zu sein. So wie man beschließt, Briefmarkensammler oder Zeuge Jehovas zu werden. Als Jude wird man geboren. Finde dich damit ab, du bist ein Goy wie alle anderen. Ich bin beschnitten. Also hör mal, jeder kann sich beschneiden lassen. Zum Beispiel aus hygienischen Gründen. Man braucht bloß einen Arzt mit Thermokauter. In welchem Alter hast du dich denn beschneiden lassen? Seien wir nicht spitzfindig. Doch, seien wir spitzfindig. Juden sind spitzfindig. Niemand kann beweisen, dass mein Großvater kein Jude war. Na sicher nicht, der war ja auch ein Findelkind. Aber er hätte auch der Thronerbe von Byzanz sein können oder ein Bastard der Habsburger. Niemand kann beweisen, dass er kein Jude war. Und er ist nahe am Portico d'Ottavia gefunden worden, beim alten römischen Ghetto. Aber deine Großmutter war keine Jüdin. Und die jüdische Abstammung vererbt sich über die Mütter. Und jenseits aller bürokratischen Argumente, denn auch die Gemeinderegister können jenseits der Buchstabenform gelesen werden, gibt es Argumente des Blutes. Und das Blut sagt mir, dass meine Gedanken zutiefst talmudisch sind. Und es wäre rassistisch von dir, zu behaupten, dass auch ein Goy so zu innerst talmudisch sein kann, wie ich mich zu sein empfinde. Ja. Machen Sie sich nichts daraus. Diese Diskussion führen wir nahezu täglich. Nur, dass ich jeden Tag ein neues Argument anzubringen versuche. Tatsache ist, dass Diotar Levi ein treuer Jünger der Kabbala ist. Aber es hat auch christliche Kabbalisten gegeben. Und schließlich sagen Sie selbst, Casavant, wenn Diotar Levi unbedingt Jude sein will, kann ich mich kaum widersetzen. Kaum. Seien wir demokratisch. Ja, seien wir demokratisch. Ach, hier das Manuskript über die Templer. Betrifft die Verhaftung der Templer. Im Jahre 1307 fehlt der Schöne, alle Templer in Frankreich verhaften. Aber es gibt eine Legende, nach der zwei Tage bevor Philipp den Haftbefehl hat, in Paris ein Heuwagen von zwei Ochsen gezogen, mit unbekanntem Ziel die Umfriedung des Tempels verließ. Das heißt, es sei eine Gruppe von Rittern unter der Führung eines gewissen Omoy, und sie seien nach Schottland geflohen, um sich dort eine Maurerloge in Kirwinning anzuschließen. Der Legende zufolge haben die Ritter sich mit den freien Maurerzünften identifiziert, in denen die Geheimnisse des salomonischen Tempels tradiert wurden. Ach, das habe ich mir gleich gedacht. Auch der hier behauptet, den Ursprung des Freimaurertums in jener Flucht der Templer nach Schottland gefunden zu haben. Eine Mär, die seit 200 Jahren ständig wiedergekäut wird. Reinste Fantasie. Kein Beweis, weit und breit. Ich könnte Ihnen ein halbes hundert Bücher anschleppen, die alle denselben Stuss erzählen, eins vom anderen abgeschrieben. Hier, hören Sie mal. Der Beweis für die schottische Expedition liegt in der Tatsache, dass sogar heute, nach 650 Jahren, noch immer Geheimbünde in der Welt existieren, die sich auf die Tempelritter berufen. Mhm. Wie lässt sich die Fortdauer dieser Erbschaft anders erklären? Verstehen Sie? Wie sollte es möglich sein, dass der Marquis von Caraban nicht existiert, wo doch auch der gestiefelte Kater beteuert, in seinen Diensten zu stehen? Hab schon verstanden. Ich werfe das weg. Aber Ihre Templergeschichte interessiert mich. Jetzt, wo ich endlich mal einen Experten vor mir habe, will ich ihn mir nicht entwischen lassen. Wieso reden alle immer nur von den Tempelrittern und nicht zum Beispiel auch von den Maltesern? Nein, sagen Sie es nicht jetzt. Es ist schon spät. Ich muss gleich zu unserem Verleger, Signor Garamond. Aber ich hoffe, wir werden so gegen 10:30 fertig sein. Und wenn ich kann, überrede ich Diotar Levi, auf einen Sprung zu Pilade mitzukommen. Er geht gewöhnlich früh schlafen und ist Abstinenzler. Sind Sie dort zu finden? Wo sonst? Also los. Diese Templer... Nein, nein. Bitte nicht jetzt. Das kann man überall nachlesen. Wer sind für die mündliche Überlieferung? Die ist mystischer. Gott schuf die Welt, indem er sprach. Er hat kein Telegramm geschickt. Und Luke, Stopp, Brief folgt. Vermutlich an die Thessaloniker. Die Templer? Naja, ich meine, die Geschichte kennt ja doch jeder. Da wäre der erste Kreuzzug. Ja? Ja. Gottfried von Bouillon betet am Heiligen Grab und erfüllt sein Gelübde. Balduin wird der erste König von Jerusalem. Ein christliches Reich im Heiligen Land. Aber Jerusalem halten ist eine Sache, das übrige Palästina ist eine andere. Die Sarazenen sind zwar geschlagen, aber nicht ausgeschaltet. Das Leben ist nicht leicht da unten, weder für die Neuansässigen noch für die Pilger. Tja, und dann kommen 1118 unter Balduin dem Zweiten neun Typen daher. Angeführt von einem gewissen Hugo von Payns und bilden den ersten Kern eines Ordens der armen Ritter Christi. Einen monastischen Orden, aber mit Schwert und Rüstung. Mit den drei klassischen Gelübden Armut, Keuschheit, Gehorsam. Aber ergänzt um den Schutz der Pilger. Der König, der Bischof, alle in Jerusalem helfen ihnen sofort, spenden Geld, bringen sie im Kloster des alten Tempels von Salomo unter. Tja, und so werden sie Tempelritter. Was sind das für Leute? Hugo und die ersten acht sind wahrscheinlich noch Idealisten, von der Kreuzzugsmystik durchdrungen. Aber später sind es dann junge Kerle, zweitgeborene Adelssöhne auf der Suche nach Abenteuern. Das neue Reich von Jerusalem ist ein bisschen das Kalifornien jener Epoche. Da kann man sein Glück machen. Zu Hause haben sie nicht viele Chancen. Für einige war der Boden wohl auch zu heiß geworden. Ich sehe die ganze Sache etwa so wie die Fremdenlegion. Was macht man, wenn man in der Tinte sitzt? Man geht zu den Templern. Da kommt man in der Welt rum, amüsiert sich, darf sich raufen, kriegt zu essen und was zum Anziehen und am Ende hat man sogar seine Seele gerettet. Natürlich, man musste schon ziemlich am Ende sein. Es bedeutete schließlich, in die Wüste zu gehen, in Zelten zu schlafen, Tag und Nächte lang keine lebende Seele zu sehen, außer den anderen Templern. Und in der glühenden Sonne zu reiten, quälenden Durst zu ertragen und anderen armen Teufeln den Bauch aufzuschlitzen. Ja... Wahrscheinlich gab es eine dritte Phase. Der Orden ist reich geworden. Inzwischen kommen auch Leute, die zu Hause gut situiert sind. Aber Templer sein heißt jetzt nicht mehr unbedingt im Heiligen Land zu wirken. Man kann auch zu Hause den Templer spielen. Eine komplizierte Geschichte. Mal erscheinen Sie als rohe Haudegen, mal legen Sie eine gewisse Sensibilität an den Tag. Zum Beispiel kann man nicht sagen, dass Sie Rassisten gewesen wären. Sie bekämpfen die Muslime, dazu waren Sie da. Aber in ritterlichem Geist und man hatte Achtung voreinander. Sie hatten keine reguläre Klostererziehung genossen. Sie waren nicht besonders feinsinnig im Erfassen der theologischen Unterschiede. Man muss sie sich vielleicht so vorstellen wie Lawrence von Arabien, der sich nach einer Weile als Scheich anzieht. Naja, und außerdem ist es schwierig, ihre Aktion richtig einzuschätzen, weil die christlichen Geschichtsschreiber oft wie Guillaume von Tyrus keine Gelegenheit auslassen, um sie anzuschwärzen. Warum? Weil sie zu schnell zu mächtig geworden sind. Schuld daran war der heilige Bernard. Bernard von Clairvaux. Der ist uns ein Begriff. Großer Organisator. Reformiert den Benediktinerorden, räumt gnadenlos allen Schmuck aus den Kirchen. Wenn ein Kollege ihm auf die Nerven geht wie Abelard, attackiert er ihn à la McCarthy und würde ihn, wenn er könnte, am liebsten auf den Scheiterhaufen bringen. Ersatzweise lässt er seine Bücher verbrennen. Dann ruft er zum Kreuzzug auf und predigt, bewaffnet euch und zieht los gegen die Heiden. Sie mögen ihn nicht, hä? Ich kann ihn nicht ausstehen. Wenn es nach mir ginge, säße er jetzt in einem der inneren Höllenkreise. Von wegen Heiliger. Aber er war ein guter Perlmann seiner selbst. Bernard hat sofort gerochen, dass die Idee kultiviert werden muss. Er unterstützt diese neuen Abenteurer, macht sie zu einer Militia Christi. Wir können ruhig sagen, die Templer in ihrer heroischen Version, die hat er erfunden. 1128 lässt er extra ein Konzil in Troyes einberufen, um zu definieren, was genau diese neuen Mönchsoldaten sein sollen. Und ein paar Jahre später schreibt er eine Eloge auf diese Christusmilizen und entwirft eine Regel mit 72 Artikeln. Amüsant zu lesen, weil man da alles finden kann. Jeden Tag Messe, kein Umgang mit exkommunizierten Rittern. Aber wenn einer von ihnen um Aufnahme in den Tempel ersucht, muss man ihn christlich empfangen. Da können Sie sehen, wie recht ich hatte, als ich von fremden Legionen sprach. Weiße Mäntel sollten Sie tragen, einfache, ohne Pelz, es sei denn von Lämmern oder von Widdern. Feine modische Schnabelschuhe waren verboten. Geschlafen wurde in Hemd und Hose auf einer Matratze mit Laken und brav unter einer Decke. Ich muss ganz schön gestunken haben bei der Hitze. Vom Gestank, da reden wir noch. Es gab noch andere Härten in Bernards Regel. Nur eine Schüssel für zwei. Beim Essen darf nicht geredet werden. Fleisch nur dreimal die Woche. Freitags wird gefastet. Aufgestanden wird im Morgengrauen. Wenn die Arbeit schwer war, darf man ein Stündchen länger schlafen. Aber dafür muss man im Bett 13 Vaterunser beten. Es gibt einen Meister, eine ganze Hierarchie absteigender Ränge bis runter zu den Stallmeistern, Pferdeburschen, Dienern und Knechten. Jeder Ritter soll 3 Pferde und einen Knappen haben. Keinerlei Schmuck am Zaumzeug, an Sattel und Sporen. Einfache, aber gute Waffen. Die Jagd ist verboten, außer auf Löwen. Kurzum, ein Leben in Buße und Kampf. Ganz zu schweigen vom Keuschheitsgelübde. Auf dem wird besonders herumgeritten. Denn es ging ja um Leute, die nicht im Kloster lebten, sondern Krieg führten. Die in der Welt lebten, wenn man die Schlangengrube Welt nennen will, die damals das Heilige Land gewesen sein muss. Im Kern sagt die Regel, dass der Umgang mit Frauen höchst gefährlich ist und dass man niemanden küssen darf, außer der Mutter, der Schwester und der Tante. Recht so. Allerdings bei der Tante wäre ich vorsichtiger. Aber hat man die Templer nicht auch der Sodomie bezichtigt? Es gibt da doch dieses Buch von Klosowski. Der Baphomet. War der Baphomet nicht so eine Art teuflische Gottheit bei denen? Darauf komme ich gleich, aber erst überlegen Sie mal. Die führten ein Leben wie Seeleute. Monatelang nur Wüste und nichts als Wüste. Man kommt sich vor wie am Arsch der Welt. Es ist Nacht, man legt sich ins Zelt mit dem Typ, mit dem man aus derselben Schüssel gegessen hat. Man ist müde und friert und hat Durst und Angst und sehnt sich nach Muttern. Was macht man da? Männerliebe, thebanische Legion. Aber bedenken Sie, was für ein Höllenleben. Umgeben von anderen Kriegern, die kein Gelübde abgelegt haben. Wenn die eine Stadt überfallen, greifen sie sich das Maurenmädchen. Ambra, duftender Bauch und Sammetaugen. Und was macht der arme Templer unter den aromatischen Zedern des Libanon? Lassen Sie ihm den Maurenjungen. Jetzt verstehen Sie auch, warum sich die Redensart Trinken und Fluchen wie ein Templer verbreitet. Es ist ein bisschen wie die Geschichte mit dem Kaplan im Schützengraben. Er säuft und flucht mit seinen analphabetischen Kameraden. Wenn es nur das wäre. In ihren Wappen sind sie immer zu zweit dargestellt. Einer dicht hinter dem anderen auf demselben Pferd. Warum? Wo doch die Regel jedem von ihnen 3 Pferde gönnte. Es muss eine Idee von Bernard gewesen sein, um ihre Armut zu symbolisieren. Oder die Duplizität ihrer Rolle als Ritter und Mönche. Aber was meinen Sie wohl, was die Leute sich dabei dachten, wenn sie diese komischen Mönche sahen, die da pärchenweise so eng aneinander gepresst herumgaloppierten? Einer mit dem Bauch am Hintern des anderen. Man wird sich auch ganz schön verleumdet haben. Naja, das hatten Sie sich ja wohl selbst zuzuschreiben. Dieser heilige Bernard wird doch nicht blöd gewesen sein, oder? Nein, blöd war er nicht, aber auch er war ein Mönch. Und Mönche hatten damals eine sonderbare Vorstellung vom Körper. Hören Sie, was Bernard über seine geschätzten Ritter sagt. Ich habe das Zitat mitgebracht, weil sich's wirklich, wirklich lohnt. Sie meiden und verabscheuen die Mimen, die Taschenspieler und Gaukler, die ungehörigen Lieder und Farsen. Sie schneiden sich die Haare kurz, da sie vom Apostel gelernt haben, dass es eine Schande sei, für einen Mann die eigene Haartracht zu pflegen. Nie sieht man sie gekämmt, selten gewaschen, ihr Bart ist struppig, sie stinken und starren vor Schmutz in ihren Rüstungen und in der Hitze. Ich möchte nicht in ihren Unterkünften übernachtet haben. Es war stets kennzeichnend für die Eremiten, eine gesunde Schmutzigkeit zu kultivieren, um den eigenen Körper zu erniedrigen. War es nicht der heilige Makarios, der auf einer Säule lebte und wenn ihm die Würmer vom Leibe fielen, las er sie auf und setzte sie sich wieder auf den Leib, damit auch diese Geschöpfe Gottes ihr Festmahl hatten? Der Säulenheilige war Simeon. Und meines Erachtens war er auf die Säule geklettert, um denen, die unten vorbeikamen, auf den Kopf zu spucken. Ich hasse den Geist der Aufklärung. Auf jeden Fall gab es einen Säulenheiligen mit Würmern, wie ich gesagt habe, ob nun Makarios oder Simeon. Ich bin keine Autorität in diesen Dingen, denn ich kümmere mich nicht um die Narreteien der Goyim. So, und deine Rabbiner von Gerona, die waren sauber, ja? Die lebten in dreckigen Löchern, weil ihr Goyim sie ins Ghetto verbannt hattet. Eure Templer dagegen besudelten sich aus Lust. Ich habe Ihnen das alles bloß erzählt, um den inneren Widerspruch der Templer zu verdeutlichen. Ein Templer musste asketisch und mystisch sein. Er durfte nicht fressen und saufen und vögeln, aber er zog durch die Wüste und schnitt den Feinden Christi die Köpfe ab. Und je mehr er abschnitt, desto mehr Abschnitte sammelte er für seine Eintrittskarte ins Paradies. Er stank und wurde jeden Tag struppiger und dann kam der heilige Bernard daher und verlangte auch noch, dass er, wenn er eine Stadt erobert hatte, nicht über die kleinen Maurenmädchen herfiel. Wie schafft man das? Gleichzeitig Mönch und Haudegen zu sein? Du schlitzt Bäuche auf und sprichst dazu das Ave Maria. Du darfst deine eigenen Cousine nicht ins Gesicht sehen. Und dann kommst du nach tagelanger Belagerung in eine Stadt, die... Andern Kreuzfahrer treiben es vor deinen Augen mit der Frau des Kalifen. Wundervolle Sulaikas öffnen ihre Korsetts und sagen, nimm mich, aber lass mir das Leben. Nächster, von wegen, der Templer muss standhaft bleiben, stinkig und struppig, wie ihn der heilige Bernard wollte und fromm das Abendgebet rezitieren. Dann waren diese Templer doch eigentlich arme Teufel. Nein. Meine Schuld, wenn dieser Eindruck entstanden ist. Ich habe versucht, die Geschichte möglichst lebendig zu machen. Was wir gesagt haben, gilt für die einfache Truppe. Aber der Orden erhielt von Anfang an riesige Schenkungen und hatte bald Kontoreien in ganz Europa. Stellen Sie sich vor, König Alfons von Kastilien und Aragon schenkt Ihnen ein ganzes Land und in seinem Testament vermacht er Ihnen sogar sein Reich für den Fall, dass er ohne Erben stirbt. Die Templer trauen ihm nicht und machen eine Transaktion, so nach dem Muster, nein, danke, wir hätten lieber ein paar Kleinigkeiten gleich jetzt. Aber diese Kleinigkeiten sind ein halbes Dutzend Burgen in Spanien. Der König von Portugal schenkt ihnen einen Wald, der noch von den Mauren besetzt ist. Die Templer erstürmen ihn, verjagen die Mauren und gründen einfach so mal die Stadt Coimbra. Und das sind bloß Episoden. Kurz und gut, ein Teil von ihnen kämpft in Palästina. Aber das Gros des Ordens entwickelt sich in der Heimat. Und was passiert? Wenn jemand nach Palästina muss und dort Geld braucht und sich nicht traut, mit Juwelen und Gold hinzureisen, überweist es den Templern in Frankreich oder in Spanien oder Italien, erhält dafür einen Gutschein und löst ihn im Orient ein. Das ist ein Kreditbrief. Genau. Sie haben den Scheck erfunden, lange vor den ersten Bankiers in Florenz. Und folglich so peu à peu, teils durch Schenkungen, teils durch Eroberungen mit Waffengewalt, teils durch die Provisionen auf ihre Finanzoperationen, werden Templer ein multinationaler Konzern. Um solch ein Unternehmen zu führen, braucht man Leute, die den Kopf fest auf den Schultern haben. Leute, die imstande sind, einen wie Papst Innozenz II. Zu überreden, ihnen außerordentliche Privilegien einzuräumen. Der Orden darf alles, was er im Krieg erbeutet, behalten. Und wo immer er Güter hat, untersteht er weder dem König noch den Bischöfen noch den Patriarchen von Jerusalem, sondern ganz allein nur dem Papst. Mit einem Wort, er ist ein florierendes Unternehmen, in das niemand seine Nase reinstecken kann. Kein Wunder, dass er von den Bischöfen und den weltlichen Herren scheel angesehen wird. Und doch kann niemand auf ihn verzichten. Die Kreuzfahrer sind Wirrköpfe. Leute, die losziehen, ohne zu wissen, wohin und was sie dort vorfinden werden. Die Templer dagegen sind dort zu Hause. Sie wissen, wie man mit dem Feind verhandelt. Sie kennen die Gegend und die Kriegskunst. Trotzdem, man staunt immer wieder über die Kluft zwischen ihrer politischen und administrativen Klugheit und ihrem draufgängerischen Stil à la Green Berets. Bloß Mut und kein Hirn. Nehmen wir nur mal die Geschichte von Ascalon. Ja, nehmen wir sie. Also, eines Tages beschließen der König von Frankreich, der deutsche Kaiser, König Balduin III. Von Jerusalem und die beiden Großmeister der Templer und der Johanniter, die Stadt Ascalon zu belagern. Alle ziehen los mit Riesentamtam. Der König, der Hofstaat, der Patriarch, die Priester mit ihren Kreuzen und Standarten, die Erzbischöfe von Tyrus, Nazareth und Caesarea. Kurz, die Belagerung wird wie ein großes Fest aufgezogen. Mit Zelten vor den Mauern der Stadt und mit Kriegsbannern, Oriflammen, großen Wappenschilden und Trommeln. Ascalon war mit 150 Türmen befestigt. Die Einwohner hatten sich seit geraumer Zeit auf die Belagerung vorbereitet. Jedes Haus war mit Schießscharten versehen, jedes zu einer Festung in der Festung ausgebaut worden. Man sollte meinen, die Templer, die doch so dolle Typen waren, die hätten das wissen müssen. Aber von wegen. Nix da. Sie mühen sich ab. Sie bauen sich Belagerungsmaschinen, sogenannte Schildkröten und Türme aus Holz. Ihr wisst schon, diese Dinge auf Rädern, die man bis vor die feindlichen Mauern schiebt. Wo sie dann Steine und Brandfackeln schleudern, während von hinten die Katapulte große Wackmänner katapultieren. Die Belagerten versuchen, die Türme in Brand zu stecken. Aber der Wind steht für sie ungünstig. Die Flammen ergreifen die Mauern. Das Mauerwerk bricht an mindestens einer Stelle zusammen. Das ist die Bresche. Alle Belagerer rennen los wie ein Mann. Und jetzt passiert das Seltsame. Der Großmeister des Templerordens lässt den Zugang versperren, sodass nur seine Leute in die Stadt gelangen. Die Böswilligen behaupten später, er hätte das nur getan, damit die Templer allein plündern könnten. Die Gutwilligen meinen, er hätte einen Hinterhalt gefürchtet und wollte seine tapferen Krieger vorschicken. Wie auch immer, ich würde ihn nicht zum Chef einer Militärakademie ernennen. Tja, und was passiert? 40 Templer preschen mit 80 Sachen quer durch die ganze Stadt, bis sie an die gegenüberliegende Mauer stoßen, bremsen in einer großen Staubwolke, schauen sich verdutzt in die Augen und fragen sich, was zum Teufel sie da eigentlich wollen, machen kehrt und preschen zurück. Hals über Kopf, direkt in den Hinterhalt der Sarazenen. Die sie mit einem Hagel von Steinen und Glasscherben aus den Fenstern empfangen und sie allesamt massakrieren, inklusive den Großmeister. Um dann die Bresche zu schließen, die Leichen außen an den Mauern aufzuhängen und den Christen draußen mit grässlichem Grinsen obszöne Gesten hinunterzuwerfen, als riefen sie höhnisch, natürlich in ihrer Maurensprache, fuck you. Vielleicht waren die Templer alles zugleich, verlorene und gerettete Seelen. Streiter Christi und von Dämonen besessen, Rossknechte und Ritter, Bankiers und Mystiker. Jetzt möchte ich noch wissen, was mit dem Prozess war. Ein Prozess voller Lücken, Widersprüche, Rätsel und Dummheiten. Die Dummheiten waren am auffälligsten, und da sie mir unerklärlich waren, warf ich sie mit den Rätseln zusammen. In jenen glücklichen Studientagen glaubte ich noch, dass die Dummheit Rätsel erzeuge. Vorgestern Abend im Periskop dachte ich, dass die schrecklichsten Rätsel, um nicht als solche erkannt zu werden, sich als Verrücktheit tarnen. Heute denke ich, dass die Welt ein gutartiges Rätsel ist, das unsere Verrücktheit schrecklich macht, weil sie sich anmaßt, es nach ihrer Wahrheit zu deuten. Ich habe nicht begriffen, warum die Templer sich nicht gewehrt haben. Der König von Frankreich wollte ihr Geld, sie ließen es sich nehmen. Ließen ihre Burgen beschlagnahmen, sich ins Gefängnis werfen, sie ließen sich foltern, sie gestanden die abenteuerlichsten Verbrechen von Sodomie bis Gotteslästerung, Götzendienerei, Teilnahme an islamischen Geheimriten. Einer sagte aus, dass er, so man es von ihm verlangte, sogar gestehen würde, unseren lieben Herrn Jesum Christum umgebracht zu haben. Und der Großmeister, der alle seine Geständnisse schließlich widerrief und deshalb verbrannt wurde, prophezeite auf dem Scheiterhaufen zwar den Ruin seiner Verfolger, aber das Vermögen der Templer kriegten die Johanniter. Nein, die Templer bleiben unergründlich wegen der Konfusion, die in ihren Köpfen herrschte. Wohl wegen dieser Konfusion werden sie noch heute von so vielen verehrt. Und jeden Monat habe ich ein Manuskript von so einem Irren über die Templer auf meinem Schreibtisch. Ein Oberst, Oberst Ardenti. Ich werde ihn gleich abwimmeln. Aber helfen Sie mir ja mit scharfsinnigen Bemerkungen. Lass den Herrn eintreten. Mein Mitarbeiter, Cassobon. Angenehm. Grüße Sie. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Oberst. Noch im aktiven Dienst? Eher in Pension oder, wenn Sie so wollen, in der Reserve. Sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin nicht mehr der Jüngste. Sieht nicht so aus. Dabei habe ich 4 Kriege mitgemacht. Dann müssen Sie ja mit Garibaldi angefangen haben. Nein. Erst Leutnant als Freiwilliger in Äthiopien, dann Hauptmann als Freiwilliger in Spanien, dann Major erneut in Afrika bis zur Aufgabe jener Küste. Silbermedaille. 43 dann, sagen wir, ich hatte die Verliererseite gewählt, hatte alles verloren, außer der Ehre. Hatte jedoch den Mut, neu anzufangen. Fremdenlegion, Brutstätte für Helden. 46 Sergeant, 48 dann Oberst bei Massu. Offenbar wähle ich immer die Verliererseite. Als der linke de Gaulle an die Macht kam, ließ ich mich pensionieren und ging nach Frankreich. Hatte mir gute Kontakte in Algerien aufgebaut und gründete eine Export-Import-Firma in Marseille. Diesmal hatte ich, glaube ich, die siegreiche Seite gewählt, denn jetzt lebe ich von der Rendite und kann mich meinem Hobby widmen. So sagt man doch heutzutage, oder? Und in den letzten Jahren habe ich die Ergebnisse meiner Forschungen zu Papier gebracht. Hier. Also, ein Buch über die Templer. Die Templer. Eine Passion, die ich quasi seit meiner Jugend habe. Auch sie waren Glücksritter, die auf der Suche nach Ruhm durchs Mittelmeer zogen. Herr Cassobo beschäftigt sich mit den Templern. Ah. Er kennt die Thematik besser als ich. Erzählen Sie. Dr. Bebo, hier auf diesen Seiten habe ich das Material für eine Geschichte, eine wahre und keine banale, besser als die amerikanischen Kriminalromane. Ich habe etwas gefunden, etwas sehr Wichtiges, aber es ist nur der Anfang. Ich möchte öffentlich mitteilen, was ich weiß, damit diejenigen, die dieses Puzzlespiel vervollständigen können, es lesen und sich bemerkbar machen. Ich möchte einen Köder auswerfen und ich muss es unverzüglich tun. Derjenige, der vor mir in Erfahrung gebracht hatte, was ich heute weiß, ist vermutlich umgebracht worden, eben damit er sein Wissen nicht verbreiten konnte. Wenn ich das, was ich weiß, 2000 Lesern sage, wird niemand mehr daran interessiert sein, mich aus dem Weg zu räumen. Die Herren wissen etwas über die Verhaftung der Templer? Herr Cassebon hat mir kürzlich davon erzählt. Und es hat mich frappiert, dass sich die Templer so widerstandslos verhaften ließen und offenbar nichts ahnten. In der Tat. Es ist kindisch zu glauben, dass Leute, die so mächtig waren, dass der König von Frankreich vor ihnen zitterte, nicht in der Lage gewesen sein sollten, rechtzeitig in Erfahrung zu bringen, dass 4 Halunken den König gegen sie aufhetzten und dass der König daraufhin den Papst aufhetzte. Nein. Ich bitte Sie, da muss es doch einen Plan gegeben haben, und zwar einen weitreichenden, hochgespannten, ja, erhabenen Plan. Nehmen Sie an, die Templer hätten einen Plan zur Eroberung der Welt gehabt und das Geheimnis einer immensen Machtquelle gekannt, ein Geheimnis, für das kein Opfer zu groß war, für dessen Bewahrung es sich sogar lohnte, das ganze Pariser Hauptquartier aufzugeben, die über ganz Frankreich, Spanien, Portugal, England, Italien verstreuten Güter und die Burgen im Heiligen Land, die monetären Guthaben, alles. König Philipp der Schöne muss es geahnt haben. Andernfalls wäre es unbegreiflich, wieso er die Verfolgung hätte entfesseln sollen und damit die Blüte der französischen Ritterschaft in Misskredit bringen. Die Templer begreifen, dass der König sie zu vernichten trachtet. Es hat keinen Sinn, ihm frontal entgegenzutreten. Der Plan erfordert Zeit. Der Schatz oder was immer es gewesen sein mag, muss erst noch genauer lokalisiert werden. Oder man kann ihn nur langsam ausbeuten. Und die geheime Führung des Tempels, deren Existenz mittlerweile alle einräumen. Alle? Gewiss. Es ist undenkbar, dass ein so mächtiger Orden so lange überleben konnte, ohne ein geheimes Führungsgremium zu haben. Das Argument ist makellos. Ergo sind auch die Folgerungen evident. Der Großmeister gehört natürlich zur geheimen Führung, aber ist nur die Deckung nach außen, das Aushängeschild. Gautier Walter sagt in seinem Buch La Chevalerie et les Aspects Secrets de l'Histoire, der Welteroberungsplan der Templer habe als Endziel das Jahr 2000 anvisiert. Die Templer beschließen also, in den Untergrund zu gehen. Und um das tun zu können, ist es erforderlich, dass der Orden in den Augen der Welt verschwindet. Sie opfern sich. Das ist es, was sie tun, samt ihrem Großmeister. Einige lassen sich umbringen, vermutlich hat man sie ausgelost. Andere unterwerfen sich, tarnen sich durch den Eintritt in andere Orden. Wo landen die unteren Ränge? Die Laienbrüder, die Bau- und Zimmerleute, die Glaser. Nun, so entsteht die Zunft der freien Maurer, die sich über die ganze Welt verbreitet. Man kennt die Geschichte. Doch was geschieht in England? Der König widersetzt sich dem Druck des Papstes und gestattet den Templern, ihr Leben friedlich in ihren Ordensburgen zu beenden. Und die Templer in Frankreich lassen sich alles brav und bieder gefallen. Schlucken Sie das? Ich nicht. In Spanien beschließt der Orden, den Namen zu ändern und wird zum Orden von Montesa. Tja, meine Herren, das waren Leute, die einen König zu überzeugen vermochten, die so viele Wechsel in ihren Tresoren hatten, dass sie ihn binnen einer Woche in den Bankrott hätten treiben können. Auch der König von Portugal ist kompromissbereit. Hört, liebe Freunde, sagt er, nennt euch fortan nicht mehr Ritter des Tempels, sondern Ritter Christi, und ich bin's zufrieden. Und in Deutschland? Kaum Prozesse, rein formale Abschaffung des Ordens, aber dort haben die Templer immerhin auch einen Bruderorden. Die Deutschordensritter, die zu jener Zeit etwas mehr tun, als nur einen Staat im Staate zu gründen. Sie sind der Staat. Sie beherrschen ein Gebiet, das so groß ist wie das der Länder, die heute unter der Knute Russlands leben. Und sie machen weiter so bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, bis die Mongolen kommen. Aber das ist eine andere Geschichte, denn die Mongolen haben wir ja immer noch vor den Toren. Aber schweifen wir nicht ab. Nein, bitte nicht. Fahren Sie fort, Herr Wurst. Eh bien. Wie jeder weiß, verließ zwei Tage, bevor Philipp den Haftbefehl erteilte, also einen Monat, bevor die Verhaftung erfolgte, ein Heuwagen von zwei Ochsen gezogen mit unbekanntem Ziel den Tempelbezirk von Paris. Der Heuwagen ist eine Legende. Oder gibt es dafür geschichtliche Dokumente? Die offizielle Geschichte ist die von Siegern geschriebene. Nach der offiziellen Geschichte sind Männer wie ich nicht existent. Nein, unter der Sache mit dem Heuwagen verbirgt sich etwas anderes. Der geheime Kern des Ordens begab sich in ein ruhiges Zentrum und begann von dort aus sein clandestines Netz zu spinnen. In Frankreich war die Flucht mit dem Heuwagen erfolgt. In Frankreich also musste ich nach dem Ort der Gründungsversammlung des clandestinen Kerns suchen. Aber wo? Sagen Sie es. Ich sage es. Woher kamen die Templer? Woher stammte ihr Gründer Hugo von Pain? Aus der Champagne, aus der Nähe von Troyes. Und in der Champagne regierte Graf Hugo de Champagne, der ihn wenige Jahre nach der Gründung, 1125, in Jerusalem traf. Dann kam er nach Hause zurück und setzte sich, wie es scheint, mit dem Abt von Citeaux in Verbindung, dem er half, in seinem Kloster die Lektüre und die Übersetzung bestimmter hebräischer Texte zu initiieren. Denken Sie nur, die Rabbiner aus der Haute Bourgogne werden nach Citeaux eingeladen, zu den weißen Benediktinern. Und von wem? Vom heiligen Bernard, zum Studium wer weiß welcher Texte, die Hugo in Palästina gefunden hat. Und Hugo offeriert den Mönchen Bernards einen Wald bei Bar-sur-Aube, wo dann Clairvaux entstehen wird. Und was macht Bernard? Er wird zum Cheftheoretiker der Templer. Er unterstützt sie, jawohl. Und warum? Wissen Sie, dass er die Templer mächtiger als die Benediktiner werden lässt? Dass er den Benediktinern verbietet, Ländereien und Häuser als Geschenk anzunehmen und dann die Ländereien und Häuser den Templern geben lässt? Haben Sie je den Forêt d'Orient bei Troyes gesehen? Ein riesiges Waldgebiet mit einer Burg nach der anderen. Und derweilen kämpfen die Ritter in Palästina gar nicht mehr. Wissen Sie das auch? Sie installieren sich im Tempel zu Jerusalem und statt die Muselmänner zu töten, schließen sie mit ihnen Freundschaft. Sie nehmen Kontakt zu ihren Eingeweihten auf. Kurz gesagt, Bernard von Clairvaux, finanziell unterstützt vom Grafen der Champagne, gründet einen Orden, der sich im Heiligen Land mit den arabischen und jüdischen Geheimsekten in Verbindung setzt. Eine unbekannte Führung plant die Kreuzzüge, um den Orden gedeihen zu lassen, nicht umgekehrt, und sie stellt ein Machtgefüge dar, das sich der königlichen Jurisdiktion entzieht. Eh bien, ich bin kein Mann der Wissenschaft, ich bin ein Mann der Tat. Statt lange Vermutungen anzustellen, tat ich, was all die wortreichen Gelehrten nie getan haben. Ich bin dort hingegangen, woher die Templer kamen und wo sie 200 Jahre lang ihre Basis hatten. Nein! Nein! Nein! Lia, du weißt, jetzt ging's los mit den Zahlen. 6, 36, 120, 666. Und die Jutta Levi noch dazu, Allah er und Ardenti zusammen. Sechs Ritter, sechsmal an sechs verschiedenen Grand Orten. Geheime Stafetten noch durch die Jahrhunderte, um den Plan, den geheimen Plan zur Beherrschung der Welt zu finden, zusammenzusetzen. Gral, vielleicht ein Symbol für ungeheure Energiekonzentration, Gleisen, Laserstrahlstonen, alles hängt zusammen. J unleserlich, NC unleserlich. Sis Volz, Sisen, Sis Platzes. Chaskyne Volz, Wernta, unleserlich. Zent Wernta, unleserlich, Iceste est l'ordonation. Al Don John, li premiers, itli secunds, Joste, Itzauski, unleserlich. Pants, it al refuge, it à Notre-Dame de l'autre part de Liao, it à l'hostel de Popelicans, it à la pierre. Trois fois six avant de la feste, unleserlich la grande pute. Doch hier nun meine definitive Transkription, in der ich mit Konjekturen, die Sie mir als luzide und unangreifbar zu definieren gestatten werden, den Text in seinem einstigen Glanz, wie man so sagt, wiederhergestellt habe. In der Johannisnacht, 36 Jahre nach dem Heuwagen, sechs Botschaften intakt mit Siegel für die weißen Mäntel, also die Tempelritter. Relapsi, also die ihr Geständnis widerrufen haben, denn Relapsi aus Provence für die bereit zur Rache. Sechs mal sechs an sechs Orten, jedes Mal 20 Jahre, macht 120 Jahre. Dies ist der Plan. Zum Donjon gehen die ersten wiederum, also nach weiteren 120 Jahren, die zweiten bis zu denen mit Broten. Wiederum dito zum Refugium, wiederum zu Notre-Dame auf der anderen Seite des Flusses. Wiederum zur Herberge der Popelicans, wiederum zum Stein, drei mal sechs gleich 666 vor dem Fest der großen Hure. Dunkler als die schwärzeste Nacht. Ja, sicher, das muss alles noch erst interpretiert werden. Der Zettel, den Ardenti gestohlen hat, von einem, der Anfang des Jahrhunderts in die Höhle von Provence hinabgestiegen ist, wo die Tempelritter durch Jahrhunderte hindurch 36 Ritter für jeden der sechs Orte, die das Geheimnis macht zusammen 216. Quersumme 9. 9. Multipliziert mit 6. 216 mal 6 macht 1296. Quersumme 18. Als 3 mal 6. 666. Und auf dem Zettel die verstümmelte Anweisung: Druiden, Kelten von Norden nach Jerusalem. Von Jerusalem nach Agartha, dem 8000 Jahre alten indischen unterirdischen Reich. Von da nach Chartres, von da nach Stonehenge, all das. Ich war dabei, die ersten Tropfen des Giftes zu kosten, das uns ins Verderben geführt hat. Dann die Polizei, Kommissar De Angelis, Ardenti verschwunden, sein Manuskript verschwunden. Belbo und ich sagen nichts von der Botschaft, die Ardenti uns unbegreiflicherweise dargelassen hat. Köder. Köder? Köder für was? Ardenti hieß gar nicht Ardenti? Dann Belbo bedrückt, weil er gelogen hat. Ich nicht. Mir war beigebracht worden, dass man die Polizei belügt. Grundsätzlich. Aber so ist es nun mal. Das schlechte Gewissen vergiftet die Freundschaft. Hab Belbo dann lange nicht mehr gesehen. Ich war sein schlechtes Gewissen und er das meine. In den folgenden Monaten fingen dann einige Studenten an zu schießen. Ich war knapp an Idealen, aber ich hatte ein Alibi. Amparo. Und durch meine Liebe zu Amparo liebäugelte ich mit der dritten Welt. Amparo war schön, klug, Brasilianerin, Marxistin, enthusiastisch, cool, hatte ein Stipendium und ein herrlich gemischtes Blut. Alles zugleich. Hey, du. Entschuldige, ich würde gern mit dir schlafen. Du bist ein dreckiger Maskulinist. Dann vergiss es. Ich vergesse es nicht. Ich bin eine dreckige Feministin. Sie musste zurück nach Brasilien und ich wollte sie nicht verlieren. Sie war es, die mich in Kontakt mit einer Universität in Rio brachte, wo ein Lektor für Italienisch gesucht wurde. Ich bekam die Stelle auf 2 Jahre mit der Aussicht auf Verlängerung. Da mir Italien allmählich ein bisschen eng wurde, nahm ich an. Und außerdem sagte ich mir, würde ich in der neuen Welt keinen Tempelrittern begegnen.